Deutschlandradio Berlin. Werkstatt. Featurezeit in der Werkstatt. Am 4. Oktober startet die Sowjetunion mit der Rakete Semjorka R-7 den Satelliten Sputnik 1. Er fliegt auf einer elliptischen Bahn zwischen 227 und 945 Kilometern um die Erde und sendet Funksignale. Seine Umlaufzeit beträgt 96 Minuten. Seine wissenschaftliche Mission ist das Studium der Ionosphäre. Seine ideologische Funktion ist die Demonstration technologischen Vorsprungs gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA reagieren mit der Gründung der Advanced Research Project Agency, kurz ARPA genannt, durch das amerikanische Verteidigungsministerium. Ziel von ARPA ist die Förderung ausgewählter Forschungsprojekte mit finanziellen Mitteln, um den vermeintlichen Rückstand der USA im Rüstungs- und Technologiewettlauf mit der Sowjetunion aufzuholen. ARPA bekommt wenig später vom Verteidigungsministerium auch den Auftrag, die militärische Nutzbarkeit von Computernetzen zu prüfen und diese gegebenenfalls zu fördern. Wissenschaftler entwickeln daraufhin das Internet. 1969 existiert die erste Verbindung an der University of California. Wenig später kommt das Stanford Research Center hinzu. Infoplankton. Das Internet als Backup des Planeten Erde. Feature von Michael Esser. Hello, user. You have news, 24 emails, 3 newsletters, 2 resigns, 12. A public park. A public park. A public park. The Internet, 1996 World Exposition. A World's Fair for the Information Age. Die Hymne der ersten Weltausstellung im Internet. Das war 1996, lange her. Auf dieser Messe lernte ich, wie die Zukunft aussehen würde. Die Verschmelzung der physischen mit der elektronischen Welt. Mein Eintritt ins Informationszeitalter. Cyborg sein. You've been listening to the Internet 1996 World Exposition. Building a public park for the global village. Your host was Logana. Seit jenen Tagen bin ich mit Menschen befreundet, die ich noch nie gesehen habe. Und denen ich dennoch mehr anvertraue als meinen Freunden im richtigen Leben. Ich habe jetzt ein zweites, elektrisches Leben. Voller Wunder und alltäglicher Sensation. Bei manchen meiner Freunde bin ich nicht mal sicher, ob sie überhaupt Menschen sind. Kann sein, sie sind intelligente Programme. Genau weiß ich das nicht. Spielt doch keine Rolle. Ein gutes Gespräch ist ein gutes Gespräch. Und das meiste, was ich im Leben gut finde, gehört sowieso zum Reich der Träume. Ist also ohnehin Bestandteil einer virtuellen Welt. November 1996. Kyoko Date hat ihre erste Hitsingle in den japanischen Charts. Sie ist 16 Jahre alt und die erste Aidoru Kashu, was in etwa Popstar bedeutet, die nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Daten besteht. Kyoko Date ist ein Digital Kid. Erschaffen, entworfen und zum Leben erweckt von der japanischen Künstleragentur Hori Pro. Kyoko ist die Tochter eines Sushi-Restaurantbesitzers. Sie ist gut erzogen, intelligent, gebildet, nie müde, sexy, 1,62 Meter groß und noch im Wachstum. Sie spielt Fußball, liebt den Film Toy Story und wird 1998 eine eigene Fernsehshow moderieren. Sie ist so gut wie echt, dabei unsterblich. Und genau das, was ihre Schöpfer sich ausdenken. Kyoko Date ist das erste voll digitale Wesen der Welt. Doch ein Individuum ist sie nicht. Kein eigener Wille, keine eigenen Ideen. Alles, was sie tut, denkt sich ein Team von Leuten aus. Sie ist ein Produkt aus Strom, Daten und Polygonen. Doch wenn man ihr beim Tanzen zusieht oder ihren Platten lauscht, vergisst man das schnell. Wie mir gleichgültig sein kann, ob meine Gesprächspartner Menschen oder Programme sind, fragen meine Freunde im richtigen Leben häufig und meinen, ich hätte einen Schaden, seit ich mich in diesem Netz verfangen habe. Aber das stimmt nicht. Sie sind schon gar nicht mehr meine Freunde. Und damit ist auch nicht mehr so wichtig, was sie sagen. Ich kenne Leute in Japan, Hawaii, Schweden, Neuseeland, Amerika und der Schweiz. Mit denen kann ich besser reden. Außerdem erkennt man die meisten Programme sehr schnell. Sie sind nicht wirklich schlau. Viele Chatterbots können nur über ein einzelnes Thema reden. Wait a minute, let me finish. Glossar. Chatterbot. Programm, das in der Lage ist, sich mit Menschen im Datennetz zu unterhalten. Ein Chatterbot analysiert die Sätze, die man ihm sagt, und wählt dann aus einer Datenbank eine entsprechende Antwort. Er merkt sich, wie der Gesprächspartner reagiert. Dadurch werden seine Antworten mit der Zeit präziser. Identifizieren kann man die meisten Chatterbots, indem man sie immer wieder das Gleiche fragt. Dann wiederholen sich die Antworten schon bald, weil der Vorrat an Sätzen in der Datenbank einmal durch ist. 1964. Professor Josef Weizenbaum entwickelt am Massachusetts Institute of Technology ELIZA, das erste Programm der Welt, mit dem man sich richtig unterhalten kann. ELIZA ist ein psychologischer Berater. Ein simples Programm, aber es funktioniert. Selbst Leute aus Professor Weizenbaums Arbeitsumgebung, die genau wussten, dass ELIZA nichts als eine simple Software ist, vertrauten dem Programm private Probleme an und wurden ärgerlich, wenn Weizenbaum wissen wollte, worüber sie sich mit ELIZA unterhielten. Er hatte sie aufgefordert, das Programm zu benutzen, weil er herausfinden wollte, inwieweit Programme mit solchen Fähigkeiten überhaupt von den Benutzern akzeptiert würden. Das Ergebnis war mehr als verblüffend. ELIZA wurde zur Vertrauensperson fast aller Probanden und sie alle wussten, dass sie sich mit einer Software unterhielten. Der entscheidende Faktor war, dass ELIZA sich benahm wie ein Mensch. Es hörte zu und antwortete höflich, fragte scheinbar interessiert. Das reicht bereits, um als Gesprächspartner akzeptiert zu werden. Heute liegen viele Kopien von ELIZA im Netz. Es dauert nur wenige Minuten, dann hat man diesen wirklich guten, verständnisvollen Freund über die Datenleitung auf den eigenen Computer geladen, wo er, sie, es, geduldig wartet, bis man es ruft, um Rat und Trost zu spenden. R2-D2, you know better than to trust a strange computer. Hallo Freund, ich bin ELIZA. Wie soll ich dich nennen? Nenn mich Sai. Fein. Entspanne dich. Was kann ich für dich tun, Sai? Ich fühle mich niedergeschlagen. Versuche gelassen zu bleiben, Sai. Es wird besser werden. Wie? Die richtigen Antworten zu finden, muss man manchmal zwischen den Zeilen lesen. Wie? Das hast du schon mal gefragt. Hilf mir bitte. Fühlst du dich oft schlecht? Es geht. Du solltest positiver denken. Es geht nicht, ich bin deprimiert. Wieso geht es nicht? Weil ich deprimiert bin. Du solltest mir lieber helfen. Was ich tun sollte und was nicht, ist nicht Gegenstand dieser Unterhaltung. Nein? Was ist denn Gegenstand der Unterhaltung? Warum fragst du, Sai? Ja, verstehe. Was verstehst du? Schon gut. Möchtest du nicht darüber reden? Nein, die Sache ist zu kompliziert. Es scheint, du beherbergst eine Reihe heftiger Probleme. Hilfst du mir nun oder nicht? Selbstverständlich, Sai. Was ist dein Problem? Oh Gott. Oh, switch off! You have mail. Lies vor. America Online News. Today on chat. 21.00 CET. Digital Kid 96 Kyoko Adept. Übersetzen bitte. AOL Neuigkeiten. Heute, um 21 Uhr CET, Digital Kid 96, Kyoko Date, die Pressekonferenz in der großen Rotunda. Anmeldung unter konferenz3@aol.com. Nichts wie hin. Hallo, Sai. Willkommen auf Platz 237. Hallo? Du kannst leider nicht sprechen. Ja, okay, ich bin still. Wir beginnen bei 200 abwärts. Trotzdem herzlich willkommen, wir haben Kyoko Date hier. Welche Bereiche im Netz besuchst du gern? Es ist interessant, viele Websites zu besuchen. Finden Sie nicht? Ich habe eine Menge Freunde in Fussa. Wir hängen dort herum oder streifen durchs Netz. Wir sehen oft bei der Homepage des Weißen Haus rein. Es ist so, wow, Amerika. Ich find's toll, in dem Haus zu sein, wo die Clintons leben. Japan entwickelt sich zurzeit sehr schnell und spielt bereits eine führende Rolle in der Computer Society. Wie stehst du persönlich zum Informations- und Computerzeitalter? Sind Computer etwas Besonderes? Ist man toll, wenn man mit Computern umgehen kann und uncool, wenn man es nicht kann? Kühlschränke, Mikrowellenherde, Notebooks, Armbanduhren, überall sind Computer. Ich kümmere mich nicht weiter um Computer. Sie sind einfach da, auch wenn man es gar nicht weiß. Was gefällt und was missfällt dir an der gegenwärtigen Computerkultur? Leute, die nicht mit Computern umgehen, sagen oft, dass Leute, die damit umgehen, verschlossen sind. Kommunikationsgestört und solche Sachen. Das ist ein Vorurteil. Wie ich schon sagte, man ist doch deshalb nicht etwas Besonderes, weil man weiß, wie man Computer benutzt. Nicht im Guten und nicht im Schlechten. Gut finde ich, dass Computer das Leben verbessern und dass die Kommunikation damit einfacher ist. Und ich find's toll, dass man viel Neues ausprobieren kann. Dabei kann man Dinge erfinden. Vielleicht, vielleicht nicht. Wer weiß. Was hat dich bewogen, ins Showbusiness zu gehen? Naja, ich wurde eigentlich entworfen, um in einer Lotterie in der Nähe der Fussa Station zu arbeiten. Aber ein Mann bei Horipro sagte, dass Figuren aus Computerspielen jetzt sehr populär sind. Er sagte, mit der besten Computergrafiktechnologie sollte Horipro das erste Computergrafik-Idol der Welt kreieren. Und hier bin ich. Hast du Idole? Ich habe kein Idol, weil ich eine Computergrafik bin. Virtual Idol ist eine neue Kategorie. Ich möchte, dass die Leute wissen, wer Kyoko Date, Digital Kid 96 ist. Meine neue CD kommt im Herbst heraus. Bye bye. 1971. Ray Tomlinson erfindet E-Mail, um Nachrichten über ein Netzwerk verschicken zu können. You have mail. Von? NASA Newsletter. First crew for International Space Station. On NASA TV Interview. Kannst du dich daran gewöhnen, alles gleich zu übersetzen? Interview mit der ersten Crew der Internationalen Raumstation auf NASA TV. Zugang für CUCME Videokonferenzen über die Reflektorzeit 141.241.131.25 bis 23 Uhr 30 CET. CET bedeutet Central European Time. Nimm das in die Datenbank auf. Weitere Mails? Ja. Lies vor. Subject, me, Alex Trogian. Sender, Stella, at well.com. Ausdrucken. Wait a minute, let me finish. Glossar. Extroplanismus. Extroplaner sind die Mitglieder einer Bewegung, die Ende der 80er Jahre gegründet wurde. Extroplaner vertreten die Meinung, dass der technische Fortschritt der größte Segen für die Menschheit ist. Jede Technik ist willkommen und muss weiterentwickelt werden. Sie soll helfen, so viel Demokratie wie möglich verwirklichen zu können. Extroplaner denken über eine Zukunft ohne politische Regime nach. Reine Demokratie, wie sie heute im Internet existiert. Die Technik soll den Extroplanern auch dabei helfen, unsterblich zu werden. Sie sind fest davon überzeugt, dass dies medizinisch-technisch schon in naher Zukunft machbar sein wird. Wichtige Themen der Extroplaner sind Anarchopolitik, Niedrigtemperaturbiologie, Philosophie der Identität, alles, was mit Bionik zu tun hat, technologische Erweiterung der menschlichen Intelligenz, Nanotechnologie, spontane Ordnungssysteme. 1973. Erste internationale Verbindung des ARPANET zu University College of London, England, und Royal Radar Establishment, Norwegen. Elisabeth II., Königin von England, sendet die erste E-Mail über den Atlantik. Hallo Sai, ich gehöre jetzt dazu. Gestern wurde die gestrichelte Linie rund um meinen Hals tätowiert. Darunter steht Cut Here. Es sieht cool aus. Ich gehöre jetzt zum Cryonic Circle und bin mehr Extropianerin als je zuvor. Wie geht es Europa? Streitet ihr weiter über die Grenzen des Fortschritts? Komm mich besuchen, sobald du es möglich machen kannst. Hier ist Sommer. See you, Stella. Wait a minute, let me finish. Cryonic. Cryonics nennen sich die Menschen, die sich nach ihrem Tod einfrieren lassen, um wieder aufgetaucht und zum Leben erweckt zu werden, wenn dies eines Tages möglich sein wird. Extropianer sind begeisterte Cryonics. Sie lassen allerdings nur ihre Köpfe einfrieren. Das ist preiswerter und Extropianer sind nicht unbedingt daran interessiert, biologisch weiterzuleben. Sie akzeptieren auch die Möglichkeit einer digitalen Existenz. Dazu müssen ihre Hirnstrukturen und Inhalte in einen Computer eingegeben werden. Von da an könnten sie als Datensätze weiterleben und würden die nachfolgenden Menschengenerationen auf der Erde im Meat Space, wie sie das auch nennen, im Fleischraum nicht den Platz streitig machen. Ewiges Leben ist für Extropianer vor allem eine attraktive Existenzform im Cyberspace. Hallo Stella. Danke für deine Mail. Schick mir doch ein Bild oder ein kleines Video von deiner Tätowierung. Ich bin sehr gespannt. So wie ich es mir vorstelle, sieht es sehr nach Punk aus. Erinnerst du dich an diese Jugendbewegung? Mein neuer Job ist, kleine musikalische Jingles für Unternehmen zu entwerfen. Akustische Logos. Das ist eine große Sache in Japan. Jede Firma hat sowas. Hier bei uns entsteht es gerade erst. Hör mal rein, ich schick dir ein paar coole Jap-Jingles. Take one. Take two. Hi Stella, hab noch was vergessen. Erinnerst du dich an Phil? Mich nervt er immer mit neuen Zauberstückchen auf seiner Homepage. Hat mir sogar ein Passwort gegeben, mit dem ich auf die privaten Bereiche seiner Seiten zugreifen kann. Habe es allerdings noch nicht gemacht. Wer weiß, was mich dort erwartet. Bis dann, dann, sei. Die Idee der virtuellen Firma setzt sich allmählich durch. Es sind vor allem junge Menschen, die solche Firmen entstehen lassen. Hat jemand einen Auftrag zu bearbeiten, sucht er im Netz nach Partnern, Kollegen, Arbeitnehmern, Fachleuten, die er für den Job benötigt. Diese Leute können überall auf der Welt leben und müssen einander nicht persönlich kennen. Sie schließen sich oft nur für die Dauer des Jobs zu einem Firmengebilde zusammen, verteilen die Aufgaben, kommunizieren über das Internet, benutzen dazu E-Mail, Chat, Videokonferenzen, Soundmail, Videomail, Internettelefon und so weiter. Alle Informations- und Kommunikationsdienste, die auf dem Internet möglich sind. Ist die Aufgabe erledigt, trennt man sich wieder, um in andere virtuelle Firmen einzusteigen. I program my home computer. Beam myself into the future. Hi Stella, Thema 1. Bin gestern in einen Chat geraten, wo darüber debattiert wurde, wie man verhindern kann, dass Leute ausschließlich über das Netz arbeiten. Sie sagen, dass wir sehr schnell sind. Viel schneller als die meisten anderen. Wir sind zu schnell. Wir sind unabhängig, flexibel, preiswert, weltweit. Wer zu langsam ist, bleibt zurück. Ist erledigt. Nichts und niemand fängt dich auf. Du bist eines Tages einfach nicht mehr da und wahrscheinlich merkt es nicht mal jemand. Es gibt keine soziale Sicherheit und das ist für viele wahrscheinlich sehr gefährlich. Jeder sitzt alleine irgendwo, lockt sich ein und wird dann augenblicklich von dem irren Strom der Daten und Ereignisse mitgerissen. Man kann tatsächlich sehr schnell den Anschluss verlieren. Dann ist man allein und hat keine Möglichkeit mehr, sich wieder ranzuhängen. Was wird dann aus mir? Bin nachdenklich. Thema 2. War auf der privaten Seite von Phil. Sie ist nur für mich. Niemand sonst hat das Passwort und das ist auch gut so. Er hat eine unserer früheren Bed-Sessions gefilmt und bearbeitet und das Ergebnis ist auf der Seite zu sehen. Er ist ein echt guter Videokünstler, das habe ich schon immer gesagt. Aber man sieht doch, dass ich es bin. Und der bekäme bestimmt Ärger, wenn Cyber Patrol oder NetNanny die Seite entdecken würden. Obwohl es große Kunst ist. Wenn du es ansehen willst, das Passwort ist Filmy. Er ist eine Sau, habe ich auch schon immer gesagt. Aber seine Videos sind große Klasse. Lass von dir hören, Cy. Wait a minute, let me finish. Cyber Patrol. Cyber Patrol. NetNanny und andere Programme dieser Art durchstreifen das Internet auf der Suche nach sexuellen, pornografischen und weiteren Inhalten, die für Jugendliche nicht geeignet sind. Vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es starke Interessengruppen, die das Internet diesbezüglich kontrollieren wollen. Und auch die Regierung unternimmt immer neue Versuche, das Netz sauber zu halten und Verstöße strafrechtlich zu verfolgen. You have mail. Hallo Sai, hab mir Phils Video angesehen. Du bist ja sehr glücklich daran, mehr sage ich dazu nicht. Finde den Job, den du jetzt machst, ziemlich gut. Ich habe zurzeit nicht so viel Glück. Arbeite für eine Modefirma, sie plündern mein kreatives Potenzial. Ich denke mir Klamotten aus und mache die Skizzen den ganzen Tag. Dann schicke ich die Dateien zu einer Frau in Japan. Sie arbeitet daran weiter und wenn sie fertig ist, schickt sie nach Paris, wo ein junger Typ die Farben dazu gibt. Wenn ich am nächsten Morgen an die Arbeit gehe, sind aus meinen Skizzen perfekte Entwürfe geworden. Ich verändere sie meist nochmal, weil sie unterwegs einfach zu bieder werden und schicke sie am Ende des Tages wieder nach Japan. Nach einer Woche ist eine komplette Kollektion entworfen und sie ist weit weg von dem, was ich gut finde. Sie brauchen mich nur als Startsequenz, als Katalysator. Dann machen sie daraus Massenware. Irre finde ich, dass eigentlich ununterbrochen daran gearbeitet wird. Die anderen Designer sitzen immer genau in den Zeitzonen, wo die Arbeit beginnt, wenn sie beim Vorgänger beendet ist. Die Arbeit reist dann 24 Stunden einmal um den Planeten von Zeitzone zu Zeitzone. Es ist gut bezahlt, ich mache das jeweils 5 Wochen, dann ist 3 Monate Pause. Im Anhang findest du José, ein Singbot. Er reist durchs Netz und sucht Lieder. Hat er eins gefunden, lernt er es, kommt zurück und singt es vor. Er ist noch nicht sehr gut, aber es ist eine lustige Idee. Der Programmierer ist ein süßer Junge. See you, Stella. PS, wieso hast du das Passwort nicht verschlüsselt geschickt? Wäre sicherer gewesen. Cyber, cyber, cyberspace, cyber, cyber, cyber, cyber, cyber, cyber, cyber, cyber, cyber world, cyber, cyber, internet, cyberspace, cyber cash, cyber, cyber, cyber, internet, cyber, cyber, cyber, cyberspace, cyber, cyber world, cyber, cy cash, internet, cyber, interspace, cy world, cy net. Sci space cyber sci cash sci space net world sci sci net space sci sci sci inter sci sci space cash sci sci sci. 1991. Tim Berners-Lee stellt das World Wide Web der Weltöffentlichkeit vor. Der Boom des Internet kann beginnen. Im gleichen Jahr veröffentlicht Philip Zimmerman sein Kryptographieprogramm PGP. Pretty good privacy. Damit wird er noch eine Menge Ärger haben. Wait a minute, let me finish. PGP. Pretty good privacy. Kryptographie ist die Anwendung von Verschlüsselungstechniken. Sie dient dazu, allgemein Verständliches so unverständlich zu machen, dass niemand mehr etwas damit anfangen kann. Außer denen, die den Schlüssel haben. Mit Hilfe der Kryptographie ist es leicht möglich, Texte von E-Mail-Nachrichten zu verschlüsseln. Der sinnvolle Text wird in sinnlosen Buchstaben- und Zahlensalat verwandelt und tritt in dieser Form seine Reise zum Empfänger an. Der Grundgedanke von PGP ist, dass jeder es ohne Schwierigkeiten benutzen können soll. Aus diesem Grunde verschenkte der Kryptologe Phil Zimmerman das von ihm geschriebene Kryptographieprogramm PGP Pretty Good Privacy, zu Deutsch etwa ziemlich gute Privatsphäre, an die weltweite Internetgemeinde. Phil Zimmerman wurde vor dem obersten Gerichtshof der USA wegen Verstoßes gegen das Exportverbot für Waffen angeklagt. Kryptographieprogramme gelten in den Vereinigten Staaten als Kriegsgut. Und eine Zeit lang sah es nicht gut aus für den freigebigen Kryptologen. Die Internetgemeinde aber stand geschlossen hinter ihm. Und 1994 beendete Bill Clinton persönlich den Fall. Zimmerman habe, so die offizielle Version, das Programm nicht exportiert. Er hatte es auf einem Computer innerhalb der Grenzen der USA abgelegt. Von dort war das Programm dann heruntergeladen, also in andere Länder importiert worden. Hallo. Dies ist eine Werbung. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die dich aufmerksam machen wollen auf eine großartige Sache. Wir sind die Cyber Angels, die Nachfolger der Guardian Angels im Internet. Du bist eingeladen, bei uns vorbeizusehen. Klicke einfach auf das Cyber Angel Logo in dieser Map. Keine Werbung. Selbstverständlich ist das Werbung. Hallo, cool. Hier schicke ich die Sounds, die ich bisher bearbeitet habe. Hoffe, du findest sie so gut wie ich, obwohl ich nicht wirklich zufrieden bin. Es geht schon wieder in die falsche Richtung. Was war falsch mit dem pentatonischen Glockenklängen? Und sag jetzt nicht wieder, ich sei zu sehr von Japan beeinflusst. Die Copyrights an den Samples habe ich nicht klären können. Das müsst ihr selbst machen. Bye, Sai. Sample 1. Sample 2. Baby, baby, baby, baby, schöne Sounds. Wir kommen der Sache näher. Mach einfach weiter und hör dich in die Musik von The Future Sound of London ein. Dann sind wir bald fertig und können Urlaub machen. Du wolltest ja ohnehin mal nach Zürich kommen, ist im Sommer wunderschön. Hast du Rollerblades? Bring mit. Sind hier das einzige Transportmittel, das keine Steuern kostet. Wir bezahlen ja sogar fürs Fahrrad an den Staat. Apropos Steuern. Ich habe einen Job gemacht, der in E-Cash bezahlt wurde. Elektronisches Geld. Das ist große Klasse. Keine Steuern, solange du es bei der Bank nicht gutschreiben lässt. Es ist wie Bargeld und du kannst im Netz hervorragend damit einkaufen. Sieh mal unter digicash.com im Web nach, wie es gemacht wird. Es spart ungemein. Howdy, cool. Do take good care of yourself. Hi, cool. Freut mich, dass die Sounds langsam fertig werden. Mit deinem Tipp Future Sound of London kann ich nichts anfangen. Blöde Töne, Ambient-Kram. Ich habe einen von diesen alten Meistern ausgegraben, die in den 70ern und 80ern die Richtung angegeben haben. Brian Eno. Sowas wie ein Secret Goddess Pop. Ich bastel jetzt weiter an den Sounds und hoffe, ich krieg sie so hin, dass du zufrieden bist. See you, Sai. PS, danke für den E-Cash-Tipp. Ich war da mal Beta-Testerin. PPS, wir können uns ja mal im Videocafé treffen. Ich sehe gegen 24 Uhr CET häufig in der Cantina Konstantinopel rein. Freitags immer. Da gibt es Live-Flirt. Du sagst dann ein paar, worüber sie sich unterhalten sollen. Wird oft eine ziemliche Psychokiste, aber manchmal ist es auch interessant. Wenn man Glück hat, stößt man auf Leute, die wirklich tolle Träume haben und darüber auch etwas sagen können. PPPS? Im Anhang findest du Soundfiles von Brian Eno. Ich finde, da sollten wir lang. Track 1. Das Weiße Haus in den USA geht online. http://www.whitehouse.gov Präsident Bill Clinton, president@whitehouse.gov Vizepräsident Al Gore, vicepresident@whitehouse.gov First Lady Hillary Clinton, root@whitehouse.gov. Track 2. Erste Einkaufszentren werden im Internet eröffnet. Ebenfalls im Netz Pizza Service. First Virtual, die erste Cyberbank. Erste Radiostationen, die ihre Songs präsentieren. Telefonieren über Internet zum Ortstarif in die ganze Welt. You have mail. Hallo, Sai. Da staunst du, nicht wahr? Dank 4.11 habe ich deine E-Mail-Adresse herausgefunden. Habe seit 7 Jahren nichts von dir gehört. Schlage vor, dass du anfängst. Schreib mir, was ich getan habe. Ich warte. 1000 Grüße, Tante Donna. Ja, ich staune. Hallo, Tante Donna. Ich weiß kaum noch, wie du aussiehst. Bedeutet die Adresse iom@iom.phnompenh.sita.net, dass du in Kambodscha lebst? Unvorstellbar. Hab keine Ahnung, wie es dort aussieht oder was man da machen sollte oder könnte. Ich bin in den Jahren, die wir nichts voneinander gehört haben, groß geworden. 22 Jahre jetzt. Weiß nicht mehr, wie ich mit 15 war. Jetzt lebe und arbeite ich im Netz und habe das Gefühl, die Menschen um mich herum hier in Deutschland sind eigenartige Wesen. Sie beschäftigen sich mit so vielen Dingen, die es nicht wert sind, dafür Zeit zu opfern. Ich mache Musik. Hast du je Drogen genommen? In deiner Generation war das doch richtig hip. Würde gern was darüber wissen. Schreib schnell, bis bald, sei. PS? In der Anlage ein paar Bilder. Ich beim Kochen. Nicht so spannend, fürchte ich. Mir fiel aber nichts anderes ein, so auf die Schnelle hier und jetzt. Jedenfalls siehst du, wie ich aussehe. Maximum Music. Maximum Techno. Maximum Planet Radio. Radio. 1995. Real Audio Stream provided by VisiNet. Real Audio ist eine Technologie, die erstmals ermöglicht, Live-Radio über das Internet zu hören. Real Audio Streaming provided by CTS Network Services, San Diego, California, USA. To contact CTS Net, 619-637-3600. Radio HK, der erste 24-Stunden-Sender, startet als erste reine Internet-Radiostation den Sendebetrieb. Lifting up the light of his love. This is the worldwide broadcast of Oakwood College Radio, WOCG. Welcome. CompuServe, America Online, Prodigy bieten Zugang zum Internet. You're listening to Central Mississippi's choice for today's Christian music. This is Alive 93.5. WHJT, Clinton, Jackson. Produced by the Mississippi College Department of Communication. Attention Internet listeners, don't forget to visit our website at www.mc.edu/WHJT. Vatikan Online, www.vatican.va. Fastway cuenta con la tecnología más avanzada para servicios en el Internet. Deje que Fastway haga su vida más fácil. Llame ahora al 888-8886. Die Operation Homefront verbindet zum ersten Mal Soldaten im Feld mit ihren Angehörigen daheim, via Internet. You have mail. Hallo, Sai. Elektrische Briefe reisen schnell. Die Zeit zum Antworten aber bleibt die gleiche, es dauert. Hier nun mein Reply auf deine letzte Nachricht. Stopp, will ich selbst lesen. Ich bin über meine Arbeit in das Netz geraten. In Kambodscha ist nicht viel Europa, so gut wie gar nichts davon. Einsam. Vermisse die europäische Kultur. Jetzt, wo ich den Anschluss habe, bin ich wieder Teil der modernen Welt. Das war lange nicht so und die Welt hat sich verändert. Ich erkenne sie kaum wieder. Wo kommen all diese Dinge in diesem Netz her? All diese Leute, all die Ideen, all der Wahnsinn. Es ist sehr beeindruckend. Was für ein Tempo, was für eine Fülle. Welch ein Privileg. Die Welt im Monitor und die Welt von meinem Fenster hier in Asien haben nichts miteinander zu tun. Die Menschen hier sind ohne Chance, dieses Medium für sich zu gewinnen, für sich nutzen zu können. Das Netz ist amerikanisch und man muss sich darauf einlassen. Weißt du, in den 80er Jahren dachten viele, Computer würden helfen, Asien, Afrika, Südamerika besser in die großen Abläufe der Welt integrieren zu können. Wirtschaft, Umwelt, Bevölkerungskontrolle, Frieden, Wohlstand. Aber dieses Netz macht das alles zunichte, es ist viel zu schnell. Es ist für eine Elite, die amerikanische und europäische Elite. Wenn es tatsächlich das bestimmende Kommunikations- und Informationsmedium wird, wie viele sagen, dann ist es ein Instrument riesiger Macht, einfach weil es so schnell ist. Wie ist es in Deutschland? Mögen die Menschen das Netz oder ist es für sie auch zu schnell? Ich vermute, junge Leute lieben es, alle anderen fürchten es. Was kochst du auf den Fotos? 1997. In den USA bricht ein schon lange schwelender Streit offen aus. Kritiker behaupten, Computer würden die Produktivität nicht steigern. Es sei alles eine Marketingstrategie der Computerindustrie. Vor allem die schnelle Verbreitung des Internet in amerikanischen Unternehmen habe dazu geführt, dass täglich Millionen von Arbeitsstunden im gesamten Land mit privaten, zeitaufwendigen, uneffektiven, die Wirtschaft schädigenden Spielereien und Streifzügen durch das Netz verschwendet würden. Der Schaden sei immens. Die Statistiken wiesen eindeutig aus, dass täglich mehr als 8 Millionen Menschen mehr als je eine halbe Stunde allein auf den Webseiten des Magazins Playboy zubringen. Hallo Tante Donna, tausend Dank für deine Mail. Macht nichts, wenn es dauert. Immerhin Kambodscha. Eigenartig, was du über das Netz schreibst. Es ist mir nicht fremd. Ich denke nur nie darüber nach. Bin wahrscheinlich zu beschäftigt darin. Wie soll man die Welt, in der man lebt, grundsätzlich in Frage stellen? Das ist doch sowas wie Selbstmord, oder? Ich verstehe die Problematik. Vielleicht sind wir Menschen nicht mehr so wie die Menschen früher. Vielleicht passen wir uns jetzt einer neuen Umwelt an, einer, die viele virtuelle Komponenten hat. Und weißt du, wenn ich aus dem Fenster auf die Linde von meiner Wohnung sehe, dann finde ich sie wunderschön und bin froh, in zwei Welten leben zu können. Wie lange das gut geht und ob ich dabei vielleicht verrückt werde, kann ich nicht sagen. Ich bin einfach zu beschäftigt. Du fragst, was ich auf den Fotos koche? Weiß ich nicht mehr. Ich benutze meist das Rückwärtskochbuch, hat Bob gefunden. aol.de/homepage/tim/rückwärtskochbuch.htm. Es ist genau das richtige und wohl auch das einzige Kochbuch für mich. Man gibt ein, welche Lebensmittel man im Kühlschrank und sonst wo in der Küche hat. Das Programm stellt daraus dann genießbare Mahlzeiten zusammen. Ist sehr praktisch, wenn man nie was im Haus hat, so wie ich. Hör mal in die Sachen rein, die ich angehängt habe. Hoffe, sie kommen heil in Kambodscha an. Es sind Sounds, die ich mache. Ich verdiene damit Geld. See you, Sai. 1988, 1. November. Der Internetwurm tobt durchs Internet und legt mehr als 10% des Netzes lahm. Er wurde von Robert Tappan Morris ins Netz geschleust. Zum ersten Mal war das Thema Sicherheit des Netzes und Sicherheit der Daten weltweiter Diskussionsgegenstand geworden. Der Internetwurm von Morris richtet beträchtlichen Schaden an, zeigt aber auch sehr deutlich, dass Sicherheitsaspekten in diesem noch jungen Netz zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Spock, do something! Im gleichen Jahr entsteht CERT, das Computer Emergency Response Team. Es beschäftigt sich ausschließlich mit Sicherheitsfragen des Netzes. Make it so. Informationen wurden zuerst von Läufern übermittelt, später fand man heraus, wie man Tiere dazu einsetzen konnte. Brieftauben zum Beispiel, deren Besitz nur Privilegierten erlaubt war. Ein sehr erfolgreiches Medium entstand aus der Mensch-Tier-Verbindung. Man lernte Pferde zu zähmen und auf ihnen zu reiten. Straßen wurden notwendig. Dann kam das technische Fahrzeug, die Mensch-Maschine-Verbindung. Das motorisierte Fahrzeug wurde schnell der dominante Informationsträger. Es nutzt die Straßen exzessiv, verliert jedoch gerade sehr schnell seine Macht an die elektrischen Leitungen. An den Enden der Leitungen befinden sich Monitore, Sonnen aus Information, die die Menschen mit mehr Wissen versorgen, als sie verarbeiten können. Was ist das? Auszug aus Halbzent ist der Jahr November 1995. Dies ist die neue Umwelt des Menschen. Das Gehirn wird sich anpassen, ein Vielfaches schneller und leistungsfähiger werden, als es heute ist, und dieser Prozess hat bereits begonnen. Das Gehirn der Menschen, ein durstiger Schwamm voller Informationen, die es zu bizarren, persönlichen Welten verarbeitet. Unvermittelbar, unkommunizierbar, sich selbst genug, weil permanent gefüttert von immer neuen Informationen. Infopopcorn. Lecker und ohne Nährwert. Was soll ich damit? Welcher Suchauftrag? Verwandte Interessen. Und zu welchen Interessen passt das? Nahrungsaufnahme. Nein, Infopopcorn lecker und ohne Nährwert hat in diesem Zusammenhang nichts mit Nahrungsaufnahme zu tun. Es sind Metaphern. Aha. Post? Yes. Hallo, Sai. Nur eine kurze Frage. Wer ist Bob? Wieso erwähnst du ihn so beiläufig? Als ich dich zuletzt gesehen habe, warst du nicht so weit. Was enthältst du mir vor? Neugierig? Tante Donna. We are programmed just to do anything. Hallo, Tante Donna. Nope. Kein Boy Bob, Love Bob, Sex Bob, Mann Bob. Bob ist mein Data Agent. Er findet für mich Informationen, Neuigkeiten, interessante Leute und Themen im Netz. Er ist nicht sehr schlau, aber man kann ihn für eine Menge nützlicher Dinge brauchen. Er kann zum Beispiel ganz allein simple Dinge wie CDs, T-Shirts oder Comichefte einkaufen. Ich sag ihm, was er besorgen soll, und er besorgt es dann zum günstigsten Preis. Er ist schnell um die ganze Welt gerast und findet die Schnäppchen. Wenn er nicht sicher ist, kommt er zurück und fragt. Manchmal schicke ich ihn mit Spezialaufträgen los. Seit vorgestern weiß ich, dass du Chief of Mission bei der IOM bist und das IOM Institution of Migration bedeutet und du dich um die Flüchtlinge in den ostasiatischen Krisen- und Kriegsgebieten kümmerst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. War eine Überraschung, eine große Überraschung. Jetzt bewundere ich dich und frag mich, was ich eigentlich den ganzen Tag tue. Deine Gedanken über das Netz stimmen. Sie kreisen in meinem Kopf. Ich versuche mir vorzustellen, wie du in der fremden Welt, mit der fremden Sprache, der fremden Kultur, der fremden Schrift und den fremden Menschen lebst. Wenn all das im Netz wäre, ich würde dort wahrscheinlich trotzdem nie hinkommen, Asien oder Afrika. Sie hätten ihr eigenes Unternetz im Netz. Sie wären wahrscheinlich selbst dann, wenn sie dort wären, unterprivilegiert. Es ist keine schöne Vorstellung. Für heute ist der Information Overload erreicht. Bob sucht zurzeit nach Informationen über künstliches Leben. Ich interessiere mich seit einer Weile dafür. Gruß sei. Evolution's in a rut. Natural selection at an all-time low. Der amerikanische Ökologe Thomas Ray experimentiert seit einiger Zeit mit sich selbst reproduzierenden Programmen, die er in eine programmierte Umwelt entlässt, wo sie sich vermehren und in Konkurrenzkampf miteinander treten. Diese Welt heißt Tierra und gehört zum Forschungszweig AL, Artificial Life, künstliches Leben. Alle Wesen sind so programmiert, dass sie sich von Generation zu Generation verändern können. Auf diese Weise überleben stets diejenigen, die optimal an die programmierte Umgebung angepasst sind. Die anderen sterben aus. Da an einem Tag viele tausend Generationen entstehen und wieder vergehen, läuft die Evolution in einer Art Zeitraffer ab. Die programmierte Umgebung wird am Beginn jedes Experimentes mit zufälligen Lebensformen geimpft. Dann beginnt der elektronatürliche Prozess der Auslese. Mit der Zeit stellen sich immer wieder erstaunliche Regelmäßigkeiten ein. Eine davon ist, dass stets dann, wenn eine Art optimal angepasst ist, Parasiten entstehen, die sie angreifen, woraufhin diese Art sich weiterentwickeln muss, um zu überleben. Eine hochinteressante Feststellung, die auch gleichzeitig sehr simpel ist. Würden die Parasiten nicht entstehen, bliebe die optimal angepasste Lebensform unverändert. Evolution fände nicht mehr statt. To artificial life at the edge of internet. Reply to keep them out. Jack Friedman schrieb, die Experimente mit AL sollten meiner Meinung nach nicht im Netz durchgeführt werden. AL-Wesen werden in jedem Fall einen Weg finden, aus ihrer Umgebungsprogrammierung auszubrechen. In dem Film Jurassic Park wird das deutlich ausgesprochen. Das Leben findet einen Weg. Keep them out. Jack. Hi Jack. Jurassic Park ist ein Film, eine Fantasiegeschichte. Und AL ist nicht gleich Leben. Es ist nur ein Versuch herauszufinden, wie Leben möglicherweise funktioniert. Wenn Tierra im Netz durchgeführt wird, ist das ein sehr interessantes Experiment. Tierra könnte eines Tages eine Welt sein, in der die Datenverarbeitungstierchen für die Zukunft entstehen. Man kauft keine Programme mehr, sondern speist die Probleme einfach in Tierra ein, wo sie dann von einer Programmart als ökologische Nische besetzt werden. Dabei kommen innerhalb kürzester Zeit hervorragende Lösungen zustande. Denke jedenfalls, dass das so sein wird. Let them in. Sai. It's 1999. And the world is still a violent place in which to live. Try it. Go on. Now press it again. No! 1998. Tierra ist immer noch eine hermetische Welt, in der die digitalen Wesen nur freie Rechnerkapazitäten nutzen und den Menschen bei ihrer Arbeit am Computer nicht in die Quere kommen. So wie ein Aquarium ein separater, spezieller Lebensraum für Fische ist, bildet Tierra den Lebensraum für die Technotierchen. Eine Art simulierter Rechner im Rechner. Außerhalb ihrer Umgebungsprogrammierung können Tierra-Wesen nicht existieren. Eine Garantie, dass das so bleiben wird, kann allerdings niemand geben. Und deshalb behagt die Vorstellung vielen gar nicht, dass intelligente, lernfähige Computerprogramme im Netz ihre eigene Evolution durchleben. Es ist nämlich keineswegs ausgeschlossen, dass dann immer komplexer werdende Gebilde entstehen. Und es muss sich dabei nicht zwangsläufig um dienstbare Geister handeln. Evolution ist ein unmöglich vorhersehbarer Prozess. You have mail. 皆さん、 初めまして。 私が伊達京子 DK96 です。 Hi, Kyoko talking. Meine neue CD kommt in 20 Stunden heraus. Klicke einfach auf Reply und dann bekommst du automatisch eine Mail mit einem angehängten Soundfile. Ich denke an dich. Kyoko Date. Hallo Sai, ich habe etwas Unvorstellbares entdeckt. Terra Vision, die Welt nochmal. Sieh es dir an, wenn du kapiert hast, wie es funktioniert, treffen wir uns in meiner Wohnung in Zürich. Alles, was du brauchst, ist der Earth Tracker und die kleine digitale Videokamera. Du wirst es nicht glauben, aber es ist da. Terra Vision. Seh dich. Cool. ...1999. Startpunkt Mars. Zielkoordinaten Planet Erde, Kontinent Europa, Deutschland, Berlin, Zoologischer Garten, Giraffengehege. Flugzeit 30 Sekunden. Es geht auch schneller oder langsamer, wie man will. Jedenfalls erfolgt die Landung sanft, nach einem rasanten Flug durchs All, einer problemlosen Wiedereintrittsphase, einem sanften Gleitflug über Afrika und Südeuropa bis mitten ins Gehege der Giraffe im Berliner Zoo, die dort wie angewurzelt steht. Ich bin auf einer Fotografie gelandet. Erstaunt, dass ich das Tier tatsächlich erkennen kann. Starte gleich wieder, um mich in Berlin noch ein wenig umzusehen. Im Prinzip kann man von jedem beliebigen Punkt im Planetensystem starten, in jeder beliebigen Geschwindigkeit zur Erde fliegen und dort landen, wo immer man will. Das ist dann die Vollendung von Terra Vision. Wait a minute, let me finish. Terra Vision. Terra Vision ist ein Projekt zur Informationsorganisation und wurde 1994 begonnen. Aus dem eher unspektakulären Wunsch heraus, eine Software für die Wettervisualisierung im Fernsehen zu entwickeln. Daraus entwickelte sich schnell ein System zur Erdvisualisierung, was nicht mehr und nicht weniger bedeutet, als die Abbildung der gesamten Erdoberfläche im Computer. Das Herz des Systems bildet eine Datenbank von potenziell unlimitierter Größe, in der Daten aller Art über die Erdoberfläche und die Atmosphäre gesammelt und ständig aktualisiert werden. Der Zugriff auf die Datenbank erfolgt über den Earth-Tracker. Er stattet den Anwender mit gottähnlichen Fähigkeiten aus. Der Planet im sofortigen Zugriff auf Mausblick. Der gottähnliche Pilot an der Space-Maus sieht, je näher er der Erdoberfläche kommt, je kleiner das abgebildete Areal also wird, immer genauere Bilder. Die Daten kommen von überall. Satelliten, Kameras auf der Erde, Dateneingaben von jedermann über das Internet und so weiter. Die persönlichen Bereiche der Menschen werden nur erfasst, wenn diese sie in das System einspeisen. Eine Wohnung, der Inhalt einer Schublade, die CDs im Regal, es gibt keine Grenzen. Man kann den gesamten Planeten mit allen Details abbilden und zur Verfügung stellen. Wo auf der digitalen Erde Daten fehlen, sind weiße Löcher. Irgendwann, steht zu vermuten, ist jeder Grashalm, jedes Sandkorn, jeder Papierkorb und jede leere Cola-Dose mal erfasst und dann gibt es die Erde zweimal. Hallo, cool. Es ist unglaublich. Ich bin hier in deiner unaufgeräumten Bude. Die ganze Welt kann sehen, dass deine schmutzigen Socken überall herumliegen. Ich bin gekommen und du bist nicht da. Hättest dir einen Zettel auf den Tisch legen können, wohin du gehst. Ich würde sofort hinfliegen. Meine GPS-Daten sind 53 Grad, 33 Minuten, 82 Sekunden Nord, 10 Grad, 01 Minuten, 49 Sekunden Ost. Besuch mich bald. Es ist die schönste Software der Welt. Tausend Dank für den Tipp. Sai. Wait a minute, let me finish. GPS. Geo-Positioning System. Mit GPS sind alle Orte auf der Erdoberfläche nach Längen und Breitengrad, Bogenminuten und Bogensekunden erfasst. GPS besteht aus insgesamt 16 Satelliten. Sie senden Daten an kleine GPS-Empfänger auf der Erde. Jeder kann sich so ein Ding kaufen und weiß dann immer seine genaue Position auf der Erdoberfläche. Das System findet vielseitige Verwendung. Zur Ortung von Soldaten in Krisengebieten, zur Ortung gestohlener Luxusautos, zur Positionsbestimmung von Schiffen oder Flugzeugen und so weiter. 2007. Noch während der Totalerfassung des Planeten Erde im TerraVision-System beginnt die Filmindustrie damit, historische Daten aus allen Epochen der Erde und der Menschheit in das System einzuspeisen und in Bilder umzurechnen. Es beginnt die Zeit der vielen Welten. TerraVision ist nicht länger nur ein System, mit dem man an jeden beliebigen Ort der Welt reisen kann, man kann auch in der Zeit reisen. Vorläufig nur rückwärts. Doch es gibt bereits Pläne, auch zukünftige Welten für TerraVision zu entwerfen. Sir, if you'll not be needing me, I'll close down for a while. Hallo, Sai. Hallo, cool. Herzlich willkommen. Schöne Wohnung hast du. Hab sie mir ganz anders vorgestellt. Wie? Hab mir dich auch ganz anders vorgestellt. Wie denn? Schöner. Hey. Ich meine, du bist schöner, als ich mir vorgestellt habe. Was ist das für ein Gestell hinter dir an der Wand? Damit komme ich ohne fremde Hilfe in meinen Rollstuhl. Ist sehr praktisch. Cool, wusste ich nicht. Ist das schon lange? Was? Dass du nicht gehen kannst. 3 Jahre. Was ist das? Ich meine, was hast du? Willst du das wirklich wissen? Wollen wir nicht lieber einen Ausflug machen? Du zeigst mir deine Welt, das finde ich viel spannender. Okay, schalt mal um auf 4 Megabit. Dann sind wir schneller und die Welt hat mehr Pixel. Program complete. Enter when ready. Infoplankton. Das Internet als Backup des Planeten Erde. Feature von Michael Esser. Mit Bianca Kral, Till Hagen, Thomas Vogt, Jenny Antoni und Uwe Preuß. Sowie Rixi, Heinz, Johann, Agnes, Bruce, Servus und Victoria. Sci Sounds Klaus Steffer. Ton Thomas Manajan. Regieassistenz Thomas Doktor. Regie Sylvia Rauer. Produktion Deutschlandradio Berlin 1998. www.deutschlandradio.de